SWR 2 Hörspiel. Entschuldigen Sie, Sir. Was wollen Sie denn hier, Sergeant? Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen in das Lawn Street in der Boutique bleiben. Ich weiß, Sir, aber ich habe hier etwas, das ich Ihnen gleich zeigen wollte. Einen Gürtel. Den Gürtel für ein Kleid. Das sehe ich. Mrs. Bristol sagt, sie hätte diesen Gürtel dem Kommissar gegeben. Unserem Kommissar? Jawohl, Sir, sie schwört darauf. Die Schwester von Kommissar Bristol hat bei ihrem letzten Besuch in London bei ihrer Schwägerin, bei Eve Bristol, ein Kleid. Was soll denn das, Sergeant? Worauf wollen Sie hinaus? Wo haben Sie denn den Gürtel gefunden? In der Manteltasche des Toten, Sir. Gut, Cooper. Lassen Sie ihn hier. Wer ist jetzt in der Boutique? Saunton und Hale. Gegen 11 müssen sie fertig sein, aber ich glaube, Saunton hat es ein bisschen schwer. Wieso? Miss Mortimer weigert sich, ihre Fingerabdrücke nehmen zu lassen. Aber Miss Mortimer hat doch die Leiche selbst entdeckt, oder? Sicher, Sir. Was will diese Person? Ich sage Ihnen was, wenn die Frau uns Schwierigkeiten macht. Was gibt's, Hilda? Ich habe Venedig. Hallo, hier spricht Inspektor Daly, Scotland Yard. Hallo. Hallo, Robert Bristol. Robert, hier ist Eric. Ah, was, Eric? Ja, ich habe mich schon gewundert, wer da anruft. Was gibt's denn? Robert, ich habe eine schlimme Nachricht für dich. Dein Bruder Louis. Was ist denn mit Louis? Er ist ermordet worden. La Boutique? Miss Mortimer? Ja, am Apparat? Kann ich mit Eve sprechen? Wer sind Sie? Robert Bristol, ich bin am Flughafen hier in London. Ah, Sie sind schon zurück. Ja. Einen Augenblick, Mr. Bristol. Robert, wo bist du? Von wo sprichst du? Vom Flughafen. Ich bin gerade angekommen. Hör zu, Eve. Ich fahre jetzt direkt zu Scotland Yard und dann komme ich zu dir ins Geschäft. Schön. Ist Catherine mitgekommen? Nein, sie kommt morgen nach. Ich werde versuchen, so um 5 Uhr in der Boutique zu sein. Es kann aber auch etwas später werden. Macht nichts. Ich warte ja auf dich. Ja, wie geht's dir denn, Eve? Es geht einigermaßen. Im ersten Augenblick war es entsetzlich, Robert. Ich weiß nicht mal, was Louis wollte. Ja. Hast du ihn gefunden? Nein, Pearl. Sie war heute Morgen als Erste hier. Oh mein Gott, Robert, so einen Morgen möchte ich nicht noch einmal erleben. Keine Angst, ich bin ja jetzt da, Eve. Ja, Robert, das ist sehr beruhigend für mich. Bis gleich, Eve. Miss Mortimer kam gegen 8:30 ins Geschäft. Zunächst bemerkte sie gar nichts, denn irgendjemand, vermutlich der Mörder, hatte Kleider über die Leiche geworfen. Wie lange lag die Leiche schon dort? Das wissen wir nicht. Der Arzt hat festgestellt, dass er seit etwa 6 Stunden tot war. Aber es ist durchaus nicht sicher, ob man ihn in La Boutique umgebracht hat. Die Leiche könnte auch nach dem Mord dorthin transportiert worden sein. Hältst du das für wahrscheinlich? Schwer zu sagen. Dann müsste der Mörder oder ein Komplize von ihm einen Schlüssel gehabt haben. Für einen Einbruch gibt es keine Anhaltspunkte. Wie viele Schlüssel gibt es für den Eingang der Boutique? 2. Den einen hat Miss Mortimer, den anderen Mrs. Bristol. Sag mal, Robert, was ist diese Miss Mortimer eigentlich für ein Mensch? Du hast sie doch gesprochen. Aktiv, entschlossen, tüchtig. Naja, und recht schwierig manchmal. Ja, ja, den Eindruck habe ich auch. Aber wer ist sie? Wo stammt sie her? Was hat sie für ein Vorleben? Ich kenne sie auch nicht näher. Kurz nachdem meine Schwägerin, also Eve, Mrs. Bristol, den Modesalon aufgemacht hatte, kam sie in finanzielle Schwierigkeiten. Miss Mortimer gab ihr ein Darlehen und entwickelte in diesem Zusammenhang ein gewisses Interesse an der Boutique. Ist sie Teilhaberin? Ja, wie sie sich da im Einzelnen geeinigt haben, weiß ich auch nicht genau. Aber ich nehme schon an, dass Miss Mortimer in gewissem Umfang an der Firma beteiligt ist. Rein des Darlehens wegen. Ob sie Prokura hat oder... War Miss Mortimer schon vorher kaufmännisch tätig? Nein, ihr Vater war Konsulatsbeamter. Sie ist ziemlich in der Welt herumgekommen. Sie hat in Wien und in Mexico City und in New Orleans gelebt. Miss Mortimer ist eine recht interessante Frau. Sie ist bisweilen in schlechter Laune, sicher. Aber Mrs. Bristol und Sie vertragen sich trotzdem sehr gut. Jawohl, glänzend sogar. Robert, hättest du was dagegen, wenn ich dir ein paar persönliche Fragen über Mrs. Bristol stellte? Nein. Schieß los. Sie ist wirklich eine reizende Frau und sehr charmant. Komm, stell deine Fragen. Wie nah stand sie deinem Bruder? Nah. Sie waren geschieden. Das weiß ich, aber bei der Vernehmung hatte ich den Eindruck, dass sie ihn sehr gern gehabt hat. Eve mochte Louis immer sehr gern. Warum hat sie mir dann erzählt, sie hätte ihn schon seit mehreren Jahren nicht mehr gesehen und auch nicht gewusst, dass er jetzt in London war? Hat sie dir das gesagt? Ja. Aha. Dann stimmt's ja wohl auch. Schließlich lebt er ja meist in Amerika. Aber vorige Woche, als er im Savoy wohnte, stand doch dauernd über ihn etwas in der Zeitung. Außerdem ist er auf dem Bildschirm erschienen. Dass ihr das alles entgangen ist, scheint mir doch etwas unwahrscheinlich. Ja, da hast du recht. Ich sag dir was, Eric. Überlass Eve mir. Ich spreche selbst mit dir. Genau das hatte ich gehofft. Danke, Robert. Bitte. So, jetzt hätte ich gerne noch ein paar Einzelheiten über deinen Bruder. Wie alt war er? 48. Nein, Moment mal. Ja? Doch, 48. Er war reich? Ja. Er hat sehr gut verdient, glänzend sogar. Aber er hat auch ziemlich viel ausgegeben. Es würde mich wundern, wenn er viel hinterlassen hätte. Und falls, wem hätte er es wohl hinterlassen? Das weiß ich nicht. Hör mal zu, Eric. Bevor du nach Italien flogst, Robert, hat dein Bruder dir doch ein Kabel geschickt und dich gebeten, ihn im Savoy zu besuchen. Hast du das getan? Ja. Und wie war er da? Ich meine, war er wie immer? War er aufgeräumt? Hatte er gute Laune? Nein. Er war hoffnungslos in ein junges Mädchen verliebt, das ihn... naja, ganz kalt hatte sitzen lassen. So. Sie hatten sich in San Francisco kennengelernt, aber die junge Dame war plötzlich vom Erdboden verschwunden und Louis bat mich, nach Kalifornien zu fliegen, um sie zu suchen. Und was hast du getan? Na, was glaubst du, was ich ihm gesagt habe, dass er verrückt ist? Und dann bin ich nach Venedig geflogen. Hieß das Mädchen Virginia Allen? Ja, aber... Louis hatte ein Notizbuch in der Tasche. Da stand der Name drin, mehrfach sogar. Noch was, Robert. Hat Mrs. Bristol dir einen Gürtel nach Venedig mitgegeben? Den Gürtel zu einem Kleid? Ja. Meine Schwester Catherine hatte sich bei ihrem letzten Aufenthalt in London bei Eve ein Kleid gekauft und dann eben dummerweise... Sag mal, woher weißt du was von dem Gürtel? Hast du ihn nach Venedig mitgenommen? Ja oder nein? Nein, eben nicht. Ich habe ihn vergessen. Ich habe ihn irgendwo liegen gelassen. Wo? Ja, vermutlich in meiner Wohnung. In meinem Koffer war er jedenfalls nicht. Was ist denn mit dem Gürtel los? Wir haben ihn in der Manteltasche deines Bruders gefunden. Das ist doch nicht dein Ernst. Doch, Robert. Wie soll er denn da hineingekommen sein? Das weiß kein Mensch. Und du bist sicher, dass es derselbe Gürtel ist? Mrs. Bristol sagt ja. Da? Sieh ihn dir selbst an. Na? Ja, sieht genauso aus. Hat O'Hara ihn schon untersucht? Ja, den Gürtel und die Schnalle. Aber gefunden hat er nichts. Ein ganz gewöhnlicher Gürtel von einem Seidenkleid. Guten Abend, Miss Mortimer. Guten Tag, Mr. Bristol. Ist Eve da? Nein, sie ist in die Apotheke gegangen und holt Aspirin. Wie geht es ihr? Es geht. Wir hatten nur beide furchtbares Kopfweh den ganzen Tag. Hm. Miss Mortimer, Sie haben Louis gefunden? Ja. Ich dachte erst, es sei eine Halluzination. Ich nahm die beiden Kleider, warum weiß ich auch nicht, um sie wegzuräumen wahrscheinlich. Und da lag er, mit dem Messer im Rücken. Kannten Sie Louis persönlich? Nein. Aber ich wusste sofort, dass er es war, von der Fotografie. Von welcher Fotografie? Eve hatte eine Fotografie von ihm in der Schreibtischschublade. Ah ja. Ihr Bruder hatte ziemlich viel Umgang mit Frauen. Jeder von uns hat seine Fehler. Schon. Aber er hat Eve einfach im Stich gelassen. Und ist mit einer anderen auf und davon. Nein, ganz so war es nicht. Er wurde ordnungsgemäß von ihr geschieden. Dann ist er nach Amerika gegangen. Sagen Sie mir, Miss Mortimer. Ach, bitte nennen Sie mich doch Pearl. Bitte? Miss Mortimer, immer Miss Mortimer. 5 Stunden lang musste ich das heute Morgen über mich ergehen lassen. Warum haben Sie sich eigentlich geweigert, Ihre Fingerabdrücke nehmen zu lassen? Weil dieser Wühlmäuserich von einem Sergeant zu großspurig tat. Er hat mich nicht etwa gebeten, er hat einfach angeordnet. Jetzt würden mir die Fingerabdrücke abgenommen. Herumkommandieren lasse ich mich nicht, Mr. Bristol. Außer von der armen kleinen Eve natürlich. Arme kleine Eve, das klingt ja, als täte sie Ihnen leid. Das nicht, nur, ja, offen gestanden... Ich mache mir Gedanken um sie. Seit Tagen schon. Warum? Hat sie Ihnen gesagt, dass sie Sorgen hat? Nein. Ja, wie kommen Sie denn darauf? Mr. Bristol, Eve kann jeden Moment zurückkommen. Ich möchte nicht, dass sie denkt, wir sprechen hinter ihrem Rücken über sie. Sobald sie den Laden betritt, hören wir auf. Also, wie kommen Sie darauf, dass sie Sorgen hat? Sie benimmt sich so merkwürdig in letzter Zeit. Ist sie schwierig oder schlechter Laune? Oder? Um Himmels Willen, nein. Wenn hier jemand schlechter Laune ist, dann bin ich es. Sie ist so schrecklich unnahbar. Desinteressiert wäre vielleicht das richtige Wort. Desinteressiert an der Arbeit, an ihrem Modesalon? Ja. Vorigen Freitag zum Beispiel ist sie überhaupt nicht erschienen. Und am Samstagmorgen auch nicht. Ich habe in ihrer Wohnung angerufen, aber da meldete sich niemand. Als sie dann am Montag kam, habe ich sie gefragt, was los war. Aber sie sagte nur... Sie hätte sich nicht wohl gefühlt. Weiter nichts? Nein. Ich habe alles versucht, aber es war nichts aus ihr herauszubringen. Aha. Miss Mortimer, Pearl, ich kenne Eve schon seit Jahren und ich brauche Ihnen wohl kaum zu sagen, dass ich sie besonders gern mag. Wir beide mögen sie besonders gern. So, dann sagen Sie mir klipp und klar, worüber machen Sie sich Gedanken? Ich... Worüber also? Ich habe das Gefühl, Eve ist auf irgendeine unerklärliche Weise in das, was heute Morgen hier passiert ist, verwickelt. In den Mord? Ja. Ich hoffe, Sie verstehen mich richtig. Ich würde bestimmt nie auf die Idee kommen, dass Eve irgendwas mit dem Mord zu tun hat. Nur ich glaube nicht, dass sie ganz unvorbereitet war. Wieso? Sie wollen doch nicht sagen, Eve wusste, dass Louis umgebracht werden sollte. Doch. Zumindest war das mein Eindruck. Sobald ich die Polizei informiert hatte, rief ich Eve an und gab ihr Bescheid. Sie war spürbar erschüttert, sehr erschüttert. Aber richtig überrascht kam sie mir nicht vor. Was hat sie gesagt? Gesagt hat sie lediglich, ja, oh Gott. Weiter nichts. Aber wie sie es sagte, so ruhig. Beinahe, als wollte sie sagen, oh Gott, dann ist es also wirklich passiert. Mhm. Noch eins. Etwas, was ich ganz und gar nicht verstehen kann. Ob es mit dem Mord zusammenhängt, weiß ich nicht, aber Ihre Schwester Catherine hat vor einiger Zeit doch hier ein Kleid gekauft. Dann verlor sie den Gürtel und schrieb Eve, sie möchte den Gürtel noch einmal beschaffen. Es war gar nicht so leicht, noch etwas von dem Stoff zu besorgen. Aber schließlich gelang es uns und als er dann fertig war, der Gürtel. Ich werde das nie vergessen. Eve war so schrecklich aufgeregt. Warum? Ja, das weiß ich nicht. Sie war einfach irrsinnig aufgeregt. Sie wissen, was aus dem Gürtel geworden ist? Ja. Sie sollten ihn mit nach Venedig nehmen, aber Sie haben ihn vorher aus irgendeinem Grunde Ihrem Bruder gegeben. Nein, das stimmt nicht. Eve hat mir zwar den Gürtel mitgegeben, aber von mir hatte mein Bruder ihn nicht. Ja. Er trug ihn doch aber bei sich. Wo hatte er ihn denn her, wenn nicht von... Da ist sie. Robert. Hallo, Eve. Oh, entschuldige, ich war nur noch schnell in der Apotheke. Ich bin auch im Augenblick gerade erst gekommen. Bis 16:30 haben Sie mich im Yard festgehalten. Haben Sie einen Verdacht, wie er es getan haben könnte? Bisher noch nicht. Und wenn, würden Sie es uns kaum verraten. Kaum. Eve, Mrs. Clayton hat wegen Ihres Mantels angerufen. Ich fahre noch zu ihr hin. Ja, das ist nett. Hier ist ein Aspirin. Danke, Herzchen. Hast du auch eins für dich? Ja, ich habe gleich 2 Röhrchen gekauft. Du siehst müde aus, Eve. Sie hat den ganzen Tag nichts gegessen. Nicht einmal den Kaffee hat sie angerührt, den ich für sie gemacht habe. Nehmen Sie sie zum Abendessen mit, Robert. Das hatte ich sowieso vor. Na, ich brächte bestimmt nichts runter. Na, das werden wir sehen. Bis morgen, Eve. Das heißt... Bleib morgen zu Hause, wenn du dich nicht wohlfühlst. Du brauchst mich nur anzurufen. Vielen Dank, Pa. Und bestellen Sie Sergeant Horton oder Thornton oder wie er heißt. Thornton. Sagen Sie dem, dass er morgen früh 10 meine Fingerabdrücke abnehmen kann. Wenn er allerdings 5 Minuten zu spät kommt, hat er das Nachsehen. Ich richte es aus. Ist Catherine sehr traurig? Ich glaube, sie war vor allem entsetzt. So ging es mir übrigens auch. Eve, was wollte Louis hier? Das weiß ich nicht. Hast du ihn umgebracht? Aber Robert! Hast du ihn gebeten, hierher zu kommen, in deine Boutique? Nein, ich habe keine Ahnung, was er hier wollte. Ist das wirklich wahr, Eve? Natürlich, ich würde dich doch nicht anlügen. Du hast auch einen von meinen Freunden angelogen. Wieso? Inspektor Daly gegenüber hast du behauptet, du hättest nicht einmal gewusst, dass Louis überhaupt in London ist. Stimmt ja auch. Aber Eve, das ist doch nicht wahr. Du hast mir selbst erzählt, du hättest sein Bild in der Zeitung gesehen. Außerdem haben wir beide uns doch über Louis unterhalten in dem Espresso, bevor ich zum Flughafen fuhr. Ah ja, das stimmt. Das hatte ich ja ganz vergessen. Hast du eine Zigarette bei dir, Robert? Eve, du musst mir die Wahrheit sagen. Ich war eben immer noch in Louis verliebt. Ja, das weiß ich. Als die Scheidung ausgesprochen war, wollte ich ihn nur noch hassen. Aber ich habe es nicht fertiggebracht. Eve. Eve, hast du dich mit Louis getroffen? Ja. Wann? Vor 2 Tagen. Erzähl mir genau, wie das zustande kam. Er war im Fernsehen und das habe ich als Vorwand benutzt, um ihn anzurufen. Ich fand ihn sehr liebenswürdig, aber auch ein wenig unverbindlich. Kaum hatte ich den Hörer wieder aufgelegt, ärgerte ich mich, dass ich ihn so einfach angerufen hatte, nach all den Jahren. Aber ich bitte dich, Eve, warum nicht, wenn du das Bedürfnis hattest? Eine Stunde nach dem Anruf rief er mich zurück. Er sagte, er sei nicht allein gewesen, er hat sich entschuldigt und mich zum Abendessen eingeladen. Und? Du bist hingegangen? Ja. Warum hast du ausgerechnet das dem Inspektor verheimlicht? Ich war vollkommen durcheinander, Robert. Aber Eve... Es musste dir doch klar sein, dass Daly dahinter kommen würde. Wo habt ihr gegessen? Im Savoy. Im Savoy? Auch das noch. Eve! Hallo, Louis. Eve, meine liebe Eve. Lass dir den Mantel abnehmen. Du siehst fabelhaft aus. Was hast du denn da gerade gespielt? Das ist ein Titel aus Golden Girl. Was möchtest du zu trinken? Einen kleinen weißen Wermut? Ja, gern. La Boutique geht ausgezeichnet, habe ich mir sagen lassen. Von wem? Von Robert. Ja, das stimmt. Ist es dir recht, wenn wir hier im Hotel essen? Ich habe für 9:30 einen Tisch bestellt. Zum Wohl. Ist der Wermut gut? Ja, ausgezeichnet. Nett, dass du gleich gekommen bist. Also, was willst du von mir? Wieso? Du hast mich doch nicht ohne eine besondere Absicht hierher bestellt. Du bist wirklich eine erstaunliche Person. Ich habe dich seit Jahren nicht gesehen. Ich lade dich zum Abendessen ein. Ich mache dir ein völlig aufrichtiges Kompliment. Und im Handumdrehen beschuldigst du mich eigennütziger, finsterer Hintergedanken. Du bist wirklich unverbesserlich. Louis, ich habe mich so auf unseren Abend gefreut. Ich auch. Dann sag, was du von mir willst. Erledigen wir es, bevor wir zum Essen gehen. Gut. Also? Sofort. Ich habe eine Bitte an dich. Sie ist aber nicht der Grund, dass ich dich hierher gebeten habe und mit dir zu Abend essen will. Sondern? Ich habe hier einen Brief. Und? Ich möchte, dass du ihn bis nächsten Donnerstag für mich aufhebst. Falls du bis Donnerstagmorgen um 11 Uhr nichts von mir gehört hast, schicke ihn ab. Er ist bereits adressiert und frankiert. Aber warum willst du ihn ja nicht selbst einwerfen? Ja, weißt du, ich bin so furchtbar vergesslich in letzter Zeit. Ich verliere ihn bestimmt. Das klingt nicht sehr überzeugend, Louis. Tust du mir den Gefallen trotzdem? Na ja, natürlich, wenn das alles ist. Es ist alles. Nur den Brief aufheben. Und falls du bis nächsten Donnerstag früh nichts mehr von mir hörst, ihn einwerfen. Gut. Ich verstecke ihn in meiner Handtasche. Dank dir, Eve. Es war schon kurz nach 10, als wir ins Restaurant kamen, und sobald wir an unserem Tisch saßen, fing das Orchester an, Melodinos Golden Girl zu spielen. Louis hat sich furchtbar angestellt. Er tat, als sei er verlegen, aber in Wirklichkeit hat es ihm einen Riesenspaß gemacht, mir natürlich auch. Es war wie in guten alten Zeiten, Robert. Seid ihr lange geblieben? Bis 1:45. Ich nahm ein Taxi und fuhr direkt hierher. Hierher ins Geschäft? Warum denn nicht nach Haus? Ich wollte den Brief lieber in unseren Safe legen. Hat Louis dich darum gebeten? Nein, aber ich hatte Angst, ihn zu verlieren. Hast du ihn gefragt, was in dem Brief steht? Ich hatte den Eindruck, er wollte nicht darüber sprechen, und da habe ich es gelassen. An wen ist der Brief? An jemand in San Francisco. Ich glaube, der Name war Winter. Rolf Winter? Ja, das stimmt. Du hol mir den Brief. Ich habe Louis fest versprochen, falls ihm etwas zustößt. Louis ist tot, Eve. Den Brief übernehme ich. Wenn du meinst, das Safe ist im Souterrain. Ich bin gleich wieder da. Gehst du ran, Robert? Ja, gern. Hallo? La Boutique? Ja. Ja. Kann ich bitte Miss Bristol sprechen? Sie ist leider im Moment nicht hier. Kann ich etwas ausrichten? Ich weiß nicht. Wer spricht denn? Ein Freund von ihr, Karl. Karl, ja, das genügt. Sagen Sie doch bitte, es täte mir leid, aber ich könnte morgen nicht. Ich käme mit unserem Barry nicht zurecht. Aha. Na gut, ich werde Sie ausrichten. Danke. Ach, mit wem habe ich übrigens gesprochen? Mit Robert Bristol. Oh. Oh ja, natürlich, ja. Sie sind so gut, nicht wahr, und entschuldigen mich bei Eve. Ja, gern. Danke, Mr. Bristol. Auf Wiederhören. Wiederhören. Wer war's? Ein Mann namens Karl. Er sagt, er kann morgen nicht. Ach. Er käme mit Barry nicht zurecht. Was soll denn das? Karl und Barry sind Freunde von mir. Wir wollten Mittag essen. Hm. Kann ich jetzt den Brief haben? Was? Ach, entschuldige. Hier, der Name stimmt. Rolf Winter, Mark Hopkins Hotel, San Francisco. Wer ist denn das? Ein amerikanischer Millionär. Ist er, war mit Louis befreundet? Befreundet wohl kaum. Gib mir doch mal die Schere da, ja? Willst du den Brief öffnen? Natürlich, danke. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil ich neugierig bin, und zweitens, weil es sowieso keinen Sinn hat, ihn nach San Francisco zu schicken. Mr. Winter ist nämlich hier in London. Ach, schau mal an. Was hast du denn da, eine Fotografie? Ja, eine Fotografie. Aber das ist ja eine Aufnahme von meinem Geschäft. Ja, um Himmels Willen, Robert, was soll denn Moment, das? Moment, da ist auch noch ein Zettel. Merkwürdig. Der Zettel ist zwar von Louis geschrieben, aber wer Louis' Schrift nicht kennt, muss glauben, der Brief kommt von mir. Von dir? Ja, der Zettel ist mit Robert Bristol unterschrieben. Lieber Winter, Louis hat mir von dem Beiliegenden erzählt. Falls ich den Mund halten soll, würde ich Ihnen empfehlen, seine Anweisungen genau zu befolgen. Robert Bristol, Kriminalkommissar Scotland Yard. Ja, das ist Louis' Handschrift. Wie kommt der dazu mit deinem Namen? Ich zeig dir jetzt noch eine Fotografie. Auch von meiner Boutique? Ja. Da. Wo hast du die her? Die hat mir irgendjemand nach Venedig geschickt. Du kennst diese Aufnahmen, Eve? Ja. Wer hat sie gemacht, weißt du das? Pearl hat sie machen lassen. Ein paar hundert wurden davon gedruckt. Wir wollten damit für die Boutique werben, als sie noch nicht besonders gut ging, aber das erübrigte sich dann. Pearl hatte mir ja mit einem großzügigen Darlehen geholfen. Ich dachte, die Aufnahmen existieren schon längst nicht mehr. Wie du siehst, existieren sie doch noch. Wenigstens einige. Also zwei. Mir ist schlecht, Robert. Wir fahren jetzt in ein kleines Lokal in Chelsea. Da kannst du dich erholen. Heute Abend nicht mehr, Robert. Ich möchte lieber nach Hause, wirklich. Aber Eve, du musst doch was essen. Och, bitte bring mich nach Hause. Inspektor Dealey möchte Sie sprechen. Hm? Ich habe ihm gesagt, dass Sie noch beim Frühstück sind. Ist schon gut, Mrs. Webb. Eric! Ja? Komm rein. Du entschuldigst, dass ich dich schon beim Frühstück überfalle. Macht nichts, letztlich. Trinken Sie eine Tasse Tee mit, Sir? Nein, danke. Na? Gibt's was Neues? Ja, aber erst hast du gestern Abend noch mit deiner Schwägerin gesprochen. Mhm. Und? Und was kam dabei heraus? Behauptet sie immer noch, sie hätte deinen Bruder nicht gesehen? Nein, sie gibt es zu. Sie hat sogar gestanden, dass sie mit ihm zu Abend gegessen hat. Und warum hat sie mir das nicht gleich gesagt? Das verstehe ich auch nicht. Ich glaube, du hast sie nervös gemacht. Im Gegenteil, sie hat mich nervös gemacht. Sie ist mir dauernd ausgewichen. Naja, jetzt wissen wir es wenigstens. Sie hat ihn angerufen und dann hat er sie in sein Hotel zum Abendessen eingeladen. Das hätte sie mir doch auch sagen können. Ja, das war dumm. Jetzt möchte ich einen Tee. Eric, ich habe eine Bitte. Stell doch mal fest, was du über einen gewissen Rolf Winter herausbringen kannst. Es handelt sich um einen Amerikaner, der zurzeit im Claridge wohnt. Mein Bruder machte seine Bekanntschaft in San Francisco. Erkundige dich mal. Weißt du, wer Hardy Nelson ist? Ein Popsänger, klar. Der quält im Augenblick die Gäste im Severanda Club mit seinen Gesängen. Im Severanda? Da hat mein Bruder früher mal gespielt. Wann? Nur vor Jahren, vor seinem Erfolg mit Golden Girl. Was ist mit Nelson? Nelson kommt gewöhnlich gegen 10 Uhr in den Club. Nur gestern, da ist er überhaupt nicht erschienen. Aber als der Maître d'Hôtel Anatole gegen 12:30 auf die Gasse hinter dem Club ging, da sah er hinter einem Mülleimer einen Männerfuß hervorragen. Der Fuß gehörte zu Nelson. Der arme Teufel war grauenhaft zusammengeschlagen worden. Also, was soll vorkommen? Als ich im Club ankam, waren sie gerade im Begriff, Barry Nelson ins Krankenhaus zu verfrachten. Er war... Barry? Hardy ist nur sein Künstlername. Seine Freunde nennen ihn Barry. Er war bei Bewusstsein, aber offensichtlich so eingeschüchtert, dass er sich weigerte, eine Aussage zu machen. Aber gerade als die Türen des Krankenwagens geschlossen wurden, sagte er noch zu Anatole, in meiner Garderobe ist Geld, Anatole, nimm es an dich, bitte. Und? Wir haben 2.300 Pfund gefunden. Und das da. Was? Der Gürtel, den Louis bei sich hatte? Nein, der liegt noch im Jahr. Das da ist ein anderer. Ein zweiter? Hat O'Hara ihn schon gesehen? Noch nicht. Auf den ersten Blick sieht der Gürtel genauso wie der andere aus. Wenn man sie nebeneinander legt, nicht. Der hier hat eine größere Schnalle. Etwas dicker, das stimmt. Außerdem ist ihm ein Firmenzeichen eingestanzt. Wo? Hier, unter der Schnalle. La Boutique. Entschuldige, Eric. Ja, bitte. Robert? Ah, Eve. Ich muss dich sprechen, Robert. Sofort kannst du zu mir in die Wohnung kommen. Was ist denn los, Eve? Ich sag's dir, wenn du hier bist, bitte komm so schnell du kannst. Ja, natürlich. In 10 Minuten bin ich da. Ist es Bristol? Ja, und völlig durcheinander. Guten Morgen, Mr. Bristol. Tag, morgen. Geht's gut? Ja, danke, Sir. Morgen. Tag. Falls Sie zu Mrs. Bristol wollen. Mrs. Bristol ist vor 10 Minuten weggegangen. Da irren Sie sich bestimmt. Sie erwartet mich. Sie lässt Sie bitten, ihr möglichst rasch in den Modesalon nachzukommen. Aber sie war doch so aufgeregt am Telefon. Warum hat sie nicht wenigstens gewartet? Haben Sie Mrs. Bristol weggehen sehen morgen? Nein, Sir. War in meiner Wohnung im Souterrain. Ja. Aber sie hat mich angerufen. Vor 10 Minuten. Sie war gerade im Begriff zu gehen. Aha. Ich habe den Wagen abfahren. Aber ja. Gesehen haben Sie sie nicht. Ich... Komm, Eric, wir fahren zu Ihrer Wohnung. Ich sage Ihnen doch, sie ist weg. Scheint so. Hinter der Tür läuft das Radio. Das lässt sie oft an. Trotzdem, schließen Sie auf morgen. Sie haben doch einen zweiten Schlüssel. Auf Ihre Verantwortung, Sir. Ich weiß nicht, ob es Mrs. Bristol recht ist. Aufmachen! Nicht da, Robert. Hier ist kein Mensch. Stellen Sie das Radio ab morgen. Robert? Ja, was ist? Hörst du auch irgendwo Wasser laufen? Wasser? Nein, wieso? Nur dieses Telefon würde ich gern. Hallo, Robert Bristol? Hallo. Wer spricht? Hören Sie. Wer spricht? Mrs. Bristol ist im Badezimmer. Man hat ihr eine Spritze gegeben und sie in die Badewanne gelegt. Bitte helfen Sie ihr. Rasch, sonst ertrinkt sie. Wo ist das Bad? Wo ist das Bad?